Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Wo's mir ganz narrisch gefällt. Doch dauert es nicht lange, ich halt's mir recht lang aus. Ich will, es ist ganz einfach gesagt, ich will wieder nach Haus. Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ich hab das Alpenglühn im Herzen, an Enzian im Blut, an wunderschönem Almenrausch, an Edelweiß am Hut. Die allerschönsten Madel im Land, die weiß Gott nur, die machen für mich Fensterlauf und hinter mir an zu. Blut. An wunderschönen Almenrausch, an Edelweiß am Hut. Die allerschönsten Marder im Land, die weiß grad genug. Die machen für mich's Fenster lang. Wenn ich auf hohen Bergen steh, wird mir ums Herz so wohl. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Ich seh die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Gwent. Tirol, ein Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne Ende. Dumm Verdruss und keinen Streit der Welt, solang auf meinen sicheren Schuss ein Gamsburg runterfällt. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebet. Ich hoffe, dass der Herrgott mich und mein Gebet versteht. Bergnatur und liebt die Blärmel heiß, den Eumerausch und Enzian und auch das Edelweiß. Den Jodler und den Zitterklang hör ich fürs Leben gern. Jetzt hört's mir zu, ihr lieben Leid, jetzt wird's ein Jodler hören. Dann trag mich hoch hinauf, begrabt ihr mich im Tal herunter, dann steig ich selber rauf und jodle noch aus voller Brust vom Berg ins tiefe Tal, hinaus ins schöne Alpenland zum allerletzten Mal.